Kundgabe 6618. Empfangen durch Bertha Dudder am 10.08.1956. Gottes Wille. Menschlich erlassene Gebote. Was Gott von euch verlangt, das ist nichts Unerfüllbares, sondern kann sehr leicht von euch getan werden, wenn ihr nur den Willen habt, Gottes Willen zu respektieren. Denn dann empfanget ihr die Kraft, das auszuführen, was er von euch verlangt. Euer Urwesen war Liebe, denn ihr ginget aus der Urkraft, aus der göttlichen Liebe hervor. Wenn ihr nun bar jeder Liebe seid, dann liegt das an eurem eigenen Willen, der sich von Gott abwandte und dadurch auch seine Liebeanstrahlung abwehrte, also ihr sie zurückwieset. Wendet ihr euch aber wieder im freien Willen ihm zu, dann öffnet ihr euch auch seiner Liebeanstrahlung und empfanget diese in Form von Kraft, die ihr nun auch nützet im Willen Gottes, zu Werken der Liebe, weil die göttliche Liebekraft für euch ein innerer Antrieb ist, gleichfalls eurem Urwesen entsprechend tätig zu sein. Und das ist alles, was Gott von euch verlangt, dass ihr euch freiwillig wieder ihm zuwendet und nun auch fähig seid, euch selbst wieder zur Liebe zu gestalten. Von allen seinen Geschöpfen verlangt Gott dies, sei es auf Erden oder auch im jenseitigen Reich, weil ohne eine solche Umgestaltung zur Liebe das Wesen niemals den Zusammenschluss mit Gott finden kann, der allein es beseligt. Das Erdenleben ist euch Menschen nun dazu gegeben worden, und zugleich auch leitet er euch sein Evangelium zu, das Wissen um den Willen Gottes und um eure Erdenaufgabe. Er bringt euch die göttliche Liebe-Lehre nahe, um vorerst euer Denken anzuregen, das dann euren Willen bestimmen soll. Wer also seinen Willen Gott zuwendet, für den wird es auch leicht sein, das Himmelreich zu erwerben, also in den Zustand der Seligkeit versetzt zu werden, der die Erfüllung des göttlichen Willens bedingt. Wessen Wille aber noch vom Gegenpol Gottes bestimmt wird, weil der Mensch selbst ihm das Recht dazu einräumt, der wird große Mühe anzuwenden haben, um sich von dieser Macht zu lösen, und er wird auch kaum sich zu Liebetaten entschließen, weil er völlig ohne Kraft ist durch die willensmäßige Abkehr von Gott, die auch so viel bedeutet, als dass er jegliche Kraftzuwendung zurückweiset und sich dies in lieblosem Denken und Handeln zum Ausdruck bringt. Ein Wandel in Liebe auf Erden ist alles, was Gott von euch Menschen verlangt, denn es gilt nur die Umformung eures verkehrten Willens und Wesens zu dem, was ihr uranfänglich gewesen seid. Nur was zu dieser Wesenswandlung führen kann, nur was ein Liebeleben in Uneigennützigkeit fördert, das kann als Gottes Wille angesehen werden. Aber ihr Menschen habt euch eigenmächtig noch Gebote gegeben und dadurch die göttlichen Gebote, die nur Liebe zu Gott und zum Nächsten fordern, stark in den Hintergrund gedrängt, weil der von euch erlassenen Gebote mehr geachtet wird als derer, die Gott selbst gegeben hat und die allein zur Seligkeit führen. Ihr schlaget euch nun, wenn ihr gehorsam sein wollet, mit einem Ballast herum, der euch nicht viel der Seligkeit einträgt, der vielmehr eine große Gefahr ist für euch, wenn ihr darüber der göttlichen Liebe Gebote vergesset. Und immer wieder müsset ihr daher aufgeklärt werden, immer wieder muss euch die göttliche Liebelehre unterbreitet werden und deren Auswirkung für eure Seele. Und ihr müsset wissen, dass ihr keinen Schritt weiterkommt, wenn ihr diese Gebote der Liebe übergehet. Und ob ihr noch so eifrig zu erfüllen suchet, was Menschen euch geboten, was euch zudem als Gottes Wille vorgestellt wird. Nur die Liebewerke bestimmen euer Los in der Ewigkeit. Und diese sind nicht schwer für jene, die durch die Zuwendung zu Gott auch Kraft von ihm empfangen. So wie eure Gedanken, euer Wille zu Gott gerichtet ist, wird auch der Liebefunke in euch zu einer Flamme werden, und ihr werdet von innen gedrängt zum Liebewirken. Und auf dass ihr euren Willen Gott zuwendet, offenbaret er sich euch in vielerlei Weise, in der Schöpfung, in eurem Erdenschicksal und durch sein Wort. Und jeder Mensch kann ihn erkennen, der eines guten Willens ist. Amen.